Sie haben doch für die Kinder von Katharina Iwanowna gesorgt. Allerdings hatten Sie wohl Ihre Gründe dazu. Das begreife ich jetzt. Kinder habe ich überhaupt gern. Ich liebe Kinder sehr, lachte Svidrigailow. In dieser Hinsicht kann ich Ihnen sogar ein sehr interessantes Erlebnis erzählen, das auch heute noch nicht beendet ist. Am ersten Tag nach meiner Ankunft besuchte ich all diese Spelunken. Nun, nach 7 Jahren stürzte ich mich nur so darauf. Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass ich keine Eile habe, mit meinen früheren Freunden und Bekannten zusammenzukommen. Und ich will noch möglichst lange ohne sie auskommen. Wissen Sie, bei Marfa Petrowna auf dem Lande haben mich die Erinnerungen an all diese geheimnisvollen Orte und Winkel, in denen einer, der sich auskennt, vieles finden kann, schier zu Tode gequält. Hol's der Teufel! Das einfache Volk säuft, die gebildete Jugend verglüht vor lauter Nichtstun in unmöglichen Träumen und Fantasien und wird durch lauter Theorien verdorben. Von irgendwoher sind Juden herbeigeströmt und horten das Geld, alles Übrige aber ertrinkt im Laster. Von den ersten Stunden an schlug mir in dieser Stadt ein bekannter Geruch entgegen. Ich geriet auf einen sogenannten Tanzabend in einer entsetzlichen Kloake. Ich liebe aber gerade die Kloaken mit etwas Schmutz. Selbstverständlich wurde Cancan getanzt, wie sonst nirgends und wie man es zu meiner Zeit noch nicht kannte. Ja, darin ist ein Fortschritt festzustellen. Plötzlich sehe ich ein Mädchen von etwa 13 Jahren, sehr nett angezogen, wie sie mit einem Virtuosen in diesem Fach tanzt. Ein zweiter tanzt ihr vis-à-vis. An der Wand sitzt auf einem Stuhl ihre Mutter. Sie können sich vorstellen, wie dieser Cancan aussah. Das Mädchen wurde verlegen, schämte sich, errötete, fühlte sich gekränkt und begann zu weinen. Der Virtuose umfasst sie, fängt an, sie herumzuwirbeln und alle seine Künste zu zeigen. Ringsum lachen alle und ich liebe in solchen Augenblicken das Petersburger Publikum, mag es auch ein Cancan-Publikum sein, und schreien, so geschieht es recht, man soll auch keine Kinder herbringen. Nun, mir war es egal und mich ging es auch nichts an, ob sich diese Menschen da logisch oder unlogisch trösteten. Ich hatte mir meinen Plan sofort zurechtgelegt, setzte mich neben die Mutter und sagte ihr, dass ich auch hier fremd sei, dass hier alle so unerzogen wären, dass sie nicht verstünden, wahre Vorzüge zu unterscheiden und den gebührenden Respekt zu zeigen. Ich gab zu verstehen, dass ich viel Geld hätte, schlug vor, sie in meinem Wagen nach Hause zu bringen. Ich geleitete sie nach Hause und so wurde ich mit ihnen bekannt. Sie waren soeben angekommen und wohnten in einem kleinen möblierten Zimmer. Man teilte mir mit, dass Sie, Mutter wie Tochter, meine Bekanntschaft als eine große Ehre auffassen. Ich erfuhr, dass Sie weder Haus noch Hof haben und dass Sie gekommen sind, um bei irgendeiner Behörde eine Angelegenheit zu regeln.